Und dazu begrüßt sie recht herzlich Ulf Köhler. Sie liegt mitten im Südatlantik, tausende Kilometer vom nächsten Festland entfernt und ist eine der abgelegensten Inseln der Welt, St. Helena. Bekannt vor allem als Verbannungsort Napoleons, der dort vor 205 Jahren starb, führt die Insel bis heute ein stilles Dasein am Rand der Welt. Unser Reporter Friedrich Schütze-Quest hat sich auf den langen Weg dorthin gemacht und eine Insel zwischen Isolation und Aufbruch angetroffen. St. Helena, Zentrum der Weltabgeschiedenheit. Hörbild von Friedrich Schütze-Quest. The Parish Church of St. James steht auf einer einfachen Plakette am Eingang der Kirche, errichtet 1774. Es ist eine anglikanische Kirche, die älteste auf der Südhalbkugel der Erde. Sie beherrscht den Platz am unteren Ende der Main Street, der kurzen Hauptstraße, die sich leicht bergauf zieht. Das obere Ende der Main Street bildet ein mächtiger Banyanbaum, unter dem früher die Auctions stattfanden. Nicht Waren wurden dabei versteigert, sondern Menschen aus aller Herren Länder, Sklaven. Und an den Ästen des Banyanbaumes wurden zum Tode verurteilte Verbrecher aufgehängt. Die letzte Hinrichtung ist 60 Jahre her. Der letzte Sklavenmarkt liegt weit über ein Jahrhundert zurück. Der Baum ist noch immer da. Neben dem Eingang von St. James verwitterte Grabsteine mit Inschriften aus zwei Jahrhunderten. Nur Steine, keine Gräber. 30 Schritte weiter, das Gefängnis. Schräg gegenüber der Kirche die Polizeistation. Daneben, in den Mauern eines alten Forts, der Amtssitz des Gouverneurs. In den Blumenbeeten davor der Poststone. Seeleute auf dem Weg in ferne Länder haben unter dem meterhohen Stein einst Briefe abgelegt. Und durchkommende Schiffe auf der Heimreise nach England haben sie mitgenommen. Vom Platz vor der Kirche zum Hafen sind es 200 Meter. St. James ist die markanteste Kirche, aber nicht die einzige. Kirchen gibt es hier an jeder Ecke. Mehr Kirchen als Einwohner, könnte man meinen. Anglikaner bilden die größte Glaubensgemeinschaft. Aber es gibt auch Katholiken und Baptisten, Neuapostolische und Adventisten, Jehovas Zeugen, Baha'i und die Salvation Army. In unvollständiger Aufzählung. Und alle Rassen und alle Hautschattierungen sind unter den Gläubigen vertreten, von dunkel bis hell. Die meisten der Einwohner sind Nachfahren der Kolonisatoren und Sklaven, die im Verlauf einer mehrhundertjährigen Seefahrtsgeschichte hierher kamen. 33 Menschen haben sich zu diesem Sonntagsgottesdienst in St. James eingefunden. 10-mal so viel hätten Platz gehabt. Noch nie habe ich so wenige Leute mit so viel Inbrunst singen hören. Das zweistöckige, schlichte Gebäude, unmittelbar neben der Kirche, fällt nur durch seine Inschrift ins Auge. Ihrer Majestät Gefängnis steht in großen Lettern über der Eingangstür, die verschlossen ist. Die einzige. Nirgendwo sonst im Ort sperrt jemand tagsüber eine Tür ab. Die Aufsicht im Gefängnis leitet eine Frau, Polizeisergeant Marlene Benjamin. Sie erklärt das Reglement. Besuchszeit jeden Samstag von 1 bis 4, einmal die Woche einen Brief schreiben und empfangen. Den wöchentlichen Besuch kann man gegen einen zusätzlichen Brief eintauschen. Die Post wird zensiert. Häftlingskleidung muss niemand tragen. Von 9 bis 15:30 können die Häftlinge auf einer Farm arbeiten. Taschengeld umgerechnet 7 Euro pro Woche. Alkohol ist verboten, Zigaretten sind erlaubt. Bei Wohlverhalten. Es gibt auch einen gut ausgestatteten Fitnessraum im Gefängnis und Duschen und Toiletten separat von den Zellen. Für maximal 14 Häftlinge ist Platz. Aber so viel hatten wir noch nie, sagt Marlene. Weibliche Gefangene? Selten. Ganz selten. Ein Insasse hat lebenslänglich. Und der, sagt die Aufseherin, ist über Wochen hinweg manchmal unser einziger Gefangener. Als ich dort war, zählte das Gefängnis 4 Insassen und 10 Aufseher. St. Helena ist eine Insel, 122 Quadratkilometer. Und nichts von dem, was sich in der Vorstellung mit einer Insel verbindet. Nicht einen einzigen Meter Strand, keine Palmen, kein schützendes Riff. Stattdessen steil aus dem Meer aufragende Vulkanfelsen, 800 Meter hoch, schroff und ohne Vegetation. Ein furchteinflößendes, schwarzes Gebirge zur See hin. Ganz anders das Inselinnere. Dort, in Höhen von 500 Metern, überrascht subtropisches Grün. Gibt es Bäche, Wälder, Weideland. Als die Insel vor 500 Jahren entdeckt wurde, war sie unbewohnt. Es war der Namenstag der heiligen Helena, als ein portugiesischer Navigator die Insel sichtete. Und damit hatte sie ihren Namen weg. Nach den Portugiesen nahmen erst Holländer, dann Engländer die Insel in Besitz im Südatlantik. Auf den monatelangen Seereisen auf der Ostindienroute war sie ein wichtiger Stützpunkt, um Nahrung und Trinkwasser aufzunehmen. Nicht weniger als 1000 Handels- und Kriegsschiffe ankerten pro Jahr vor St. Helena. 300 Jahre nach ihrer Entdeckung wurde ein einzelner Gefangener dorthin ins Exil geschickt. Und mit ihm 2000 Wachsoldaten, die rings um die Insel Kanonen in die Felsen bauten, falls eine Flotte käme, um den Gefangenen zu befreien. Aber dessen Heimatland wollte ihn gar nicht wiederhaben. Der Mann starb in der Verbannung. Durch ihn wurde die Insel berühmt. Napoleon Bonaparte. Mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt verlor die Insel ihre geografisch-strategische Bedeutung und geriet später, als der Suezkanal eröffnet war, gänzlich ins Abseits. Der Abschiedsgruß gilt dem Schlepper, der die RMS aus dem Hafen von Kapstadt ins offene Meer bugsiert hat. Von hier aus, dem südlichsten Punkt des afrikanischen Kontinents, macht sich die RMS mit Kapitän Roberts auf der Brücke auf ihre mehrwöchige Seereise. Die Abkürzung RMS steht für Royal Mail Ship, königliches Postschiff. Am Heck weht die britische Flagge. Zur Insel St. Helena sind es von Kapstadt 3700 Kilometer. Kurs Nordwest. Ein winziger Punkt im Atlantik, halbwegs zwischen Südamerika und Afrika. St. Helena hat keinen Flugplatz. Die einzige Verbindung zur Außenwelt heute ist dieses Schiff, das den gleichen Namen trägt wie die Insel. Royal Mail Ship St. Helena. Die Bezeichnung Postschiff ist nicht wörtlich zu nehmen, denn Post macht nicht mal einen Bruchteil der Ladung aus, die die RMS transportiert. Bis zu 2000 Tonnen. 105 Meter lang ist die RMS und 20 Meter breit. Sie kann bis zu 120 Passagiere mitnehmen. Aber in erster Linie ist sie ein Versorgungsschiff. Neben Lebensmitteln bringt sie Zement, Holz und anderes Baumaterial nach St. Helena. Manchmal auch Schweine, Schafe und Rinder. Und alle Bedarfs- und Konsumgüter, von der Stecknadel bis zum Rasenmäher. Wenn das Schiff sich mal verspätet, gehen auf der Insel die Zigaretten- und Kartoffelpreise sprunghaft in die Höhe. 10-mal im Jahr macht die RMS den weiten Weg aus Kapstadt nach St. Helena und 4-mal den noch viel weiteren aus England. Dazwischen pendelt die RMS nach Ascension Island, 2 Tagesreisen nördlich von St. Helena. Dort unterhalten Amerikaner und Briten einen Luftwaffenstützpunkt, auf dem mehrere hundert Helenianer Arbeit gefunden haben. Sie und diejenigen Helenianer, die beruflich in Großbritannien oder Südafrika zu tun haben, stellen das Gros der Passagiere. Nicht ausländische Touristen. Davon sind nicht mal eine Handvoll an Bord. Bleibt noch, Tristan da Cunha. Auch diese Insel, 4 Schiffsreisetage südlich Richtung Antarktis, gehört zum britischen Überseeterritorium St. Helena. Und auch dahin ist die RMS die einzige Verbindung. Einmal im Jahr. Feueralarm auf der RMS. Eine Übung nur, aber diese Übung immer wieder. Sicherheitsvorkehrungen erproben, das Schiff zur Evakuierung vorbereiten. Wir nehmen das sehr ernst, besonders wegen unserer Abgeschiedenheit in diesem Teil des Atlantiks, sagt Geoff Shellcross. Er ist Zahlmeister auf der RMS und als Seemann schon seit 30 Jahren auf den entlegensten Routen der Welt unterwegs. Well, the biggest danger with any ship is always fire. If anything goes wrong, fire is the biggest hazard. And of course, Feuer ist die allergrößte Gefahr auf einem Schiff. Wenn wir Hilfe bräuchten, müssten wir womöglich 2 oder 3 Tage warten auf ein anderes Schiff. So abgelegen ist dieser Teil des Atlantiks. Wir können sogar 2 oder 3 Wochen unterwegs sein, insbesondere auf der Route nach Tristan, ohne je ein anderes Schiff zu sehen. Hong Kong, Singapore, Amsterdam, Liverpool, but not many chance. Nach Hongkong, Singapur, Amsterdam, Liverpool, das kann jeder. Aber Ascension, St. Helena und Tristan da Cunha, diese vergessenen Inseln im riesigen leeren Südatlantik, das ist was ganz anderes. Und dann das Wetter. An einem einzigen Tag können Sie alle 4 Jahreszeiten erleben. Binnen einer Stunde kann aus strahlender Sonne beinahe orkanartiger Sturm werden. An allen 3 Inseln, Ascension, St. Helena und Tristan, können wir nicht direkt anlegen, sondern müssen vor der Küste ankern. Und beim Übersetzen spielt natürlich das Wetter die Hauptrolle. Passagiere und Fracht in Tristan da Cunha an Land zu bringen, geht eigentlich nur im Januar. Vorher und nachher ist die See dort viel zu rau. Wenn wir also einmal im Jahr dahin kommen, im Januar, und Passagiere und Fracht nicht übersetzen können, heißt das, ein ganzes Jahr warten, bis zum nächsten Januar. Auf Tristan da Cunha ist 1946 eine Briefmarke geprägt worden mit dem Wert 1 Pence. Unter Sammlern in aller Welt wurde diese Briefmarke berühmt und begehrt, weil sie seitlich den Aufdruck hat, Local Value for Potatoes. Gegenwert 4 Kartoffeln. Und in der Abgeschiedenheit des Südatlantik hatten die Bewohner Tristans ihr eigenes Brauchtum, dass etwa ein junger Mann so lange nicht heiraten durfte, bis er das Holz für einen Türstock zusammen hatte. Auf der fast baumlosen Insel war er dafür auf Treibholz angewiesen, was dazu führte, dass manch Jungverliebte einen anständigen Schiffbruch erflehten, um ihre Wartezeit zu verkürzen. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the officer of the watch speaking. Here are today's navigational points of interest from the bridge. The ship's position at noon today, Friday. Seit 4 Tagen ist die RMS unterwegs. Nicht ein Schiff kam in dieser Zeit in ihre Nähe. Von der Brücke der 2. Offizier Paul Brooks mit einer Positionsdurchsage. Südamerika ist 3000 Kilometer entfernt, Afrika 1800. Die RMS macht 15 Knoten in der Stunde, das sind 28 Kilometer. St. Helena ist noch 450 Kilometer weg. Im Morgengrauen des nächsten Tages wird das Schiff dort vor Anker gehen, für 2,5 Tage. So lange dauert es, bis alle Container auf Pontons umgeladen sind, die die Fracht an Land bringen. Die Passagiere werden mit Barkassen übergesetzt. An Land werden die Container entladen und gehen leer zum Schiff zurück. Ein paar Tonnen Fisch und ein bisschen Kaffee, den die Insel exportiert, fallen kaum ins Gewicht. Jamestown. Von Hauptstadt kann man wohl nicht reden bei 900 Einwohnern. Doch damit ist Jamestown der größte Ort auf St. Helena. Drei Straßen prägen ihn und ein Platz. Der Platz, an dem die Kirche St. James steht. Und die Main Street, die nach 500 Metern schon zu Ende ist. An dem großen Banyanbaum gabelt sie sich in die östliche Napoleon Street und die westliche Market Street. Beide ziehen sich noch 10 Fußminuten bergan, dann ist Ende. Von weiter oben sieht man, dass alle Häuser ein Wellblechdach haben und manche einen Hinterhof mit ein paar Obstbäumen. Kaum ein Haus hat mehr als 2 Stockwerke und alles ist Leichtbauweise. Die Fenster offen das ganze Jahr. Im Winter sind es 15 bis 26 Grad, im Sommer 20 bis 32 Grad. Eine andere Jahreszeit gibt es nicht. Wenn durch die Main Street mal ein Laster fährt mit hoher Aufladung, gehen 2 Männer vorne weg mit langen Stangen. Damit heben sie die Stromleitungen hoch, die über die Straße hängen. Jamestown ist in ein enges Tal gezwängt, vor der einzigen Bucht, in der größere Schiffe ankern können. An die hohen Berge auf beiden Seiten des Ortes sind die Straßen gebaut, die ins Innere der Insel führen. In abenteuerlichen Serpentinen schrauben sie sich hoch, hängen wie Girlanden an den Bergen. In Ausweichbuchten müssen die, die von oben kommen, warten. Die Fahrzeuge bergauf haben immer Vorfahrt. The Briars und Sandy Bay, St. Paul's, Hut's Gate und Longwood sind Ortschaften im Inselinneren. Mit dem Auto 30 oder 45 Minuten. Gleich, ob man die westliche oder östliche Passstraße nimmt, man kommt immer hin. Wer sich auf der Insel verirrt, sagen die Leute, hat eine Urkunde verdient. Die Landschaft erinnert an Irland. Mannshohe Hecken säumen die Straßen und Wege, bergauf, bergab, mit 180 Grad Haarnadelkurven. Wenn man von einer Anhöhe tief unten plötzlich etwas Blaues sieht, ist es der Atlantik. Der ist nirgendwo weit. Einzelne Gehöfte wie verloren in der Gegend. Eine Schaffarm hier, weidende Rinder dort. Wunderschönen dunkelblauen Flieder habe ich gesehen. Und auf Anhöhen überall die Überreste von Kanonen, verrostet und verrottet. An den unmöglichsten Stellen sind die hochgeklettert damals, um Munitionsstollen in die Felsen zu treiben und Kanonen zu postieren gegen einen Feind von See her, der sich nie blicken ließ. Longwood heißt der Ort, wo Napoleon seine letzten Jahre verbrachte. An einer schnurgeraden Straße 2 Häuserzeilen, einstöckig, gesichtslos, Wellblech. Ein Pub, 2 Tante-Emma-Läden mit blinden Fenstern, ein Supermarkt. Daneben 2 vorsintflutliche Zapfsäulen für Benzin und Diesel, eine von 3 Tankstellen auf der Insel. Der Pub Paradise am Anfang der Straße ist zu. Geöffnet nach Bedarf steht auf einem Schild. Durch die Scheiben sehe ich große Poster hinter der Theke mit Humphrey Bogart und James Dean. Boulevard of Broken Dreams steht darunter, Straße der zerbrochenen Träume. Das andere Ende der langen Straße bildet ein großräumiges, schmuckes Anwesen. Das einzige, das kein Wellblechdach hat. Napoleons Residenz. Vor der Mauer um das Grundstück, grast an einer Leine angebunden, ein kleiner schwarzer Esel mit weißem Bauch. Auf der Mauer hocken Raben. Der einstöckige rote Wohnkomplex und die Gärten hinter der Mauer sind heute französisches Staatsgebiet. An einem Fahnenmast weht die Trikolore. Ein französischer Konsul residiert auf dem Anwesen. Sein Auto hat ein Diplomatenkennzeichen, das einzige auf St. Helena. Im Durchschnitt 75 Besucher aus Frankreich hat er im Jahr hier, sagt der Konsul. 75 in einem Jahr. Ein neues Wohnhaus baut sich der Konsul gerade mit Swimmingpool. Sowas hat niemand auf der Insel. In den Gärten, die Napoleon anlegen ließ, sind die Gehwege abgesenkt und hohe Hecken gepflanzt, um jeden Einblick zu verhindern. Das Wohnhaus ist in seinem damaligen Zustand hergerichtet. Ein kleines Museum. Gegen eine Gebühr kann man durchlaufen. Ein Wärter passt auf die Ausstellungsstücke auf. Niemand außer mir und dem Wärter ist da. Ihren Gefangenen der mit einem kleinen Hofstaat einschließlich einem Zuckerbäcker nach St. Helena kam, behandelten die Engländer mit Respekt. Kein Soldat durfte unangemeldet ins Haus. Napoleon musste sich den Bewachern nur einmal am Tag zeigen oder seine Stimme hören lassen. In die Fensterläden ließ er kleine Gucklöcher schnitzen. So konnte er beobachten, was draußen vorging, ohne selbst gesehen zu werden. Gehrock und Hut Napoleons, eine Schnupftabakdose, ein Degen, in Vitrinen eine Haarlocke des Kaisers, eine Abschrift seines Testaments, Ankleidezimmer, Esszimmer, Billardzimmer, der Salon. Das ganze Haus wirkt wie im Dornröschenschlaf. Napoleon nächtigte in einem einfachen Feldbett, kaum größer als ein Kinderbett. Er benutzte es seit der Schlacht bei Austerlitz und nahm es auch in die Verbannung mit. Über dem Bett eine Nachbildung seiner Totenmaske. Napoleon war 46, als man ihn nach St. Helena brachte, und 52, als er dort starb. Seine Grabstätte hatte er sich selber ausgesucht, in einem kleinen Tal, wo der Bach entspringt, aus dem die Franzosen ihr Wasser bekamen. Vier Kilometer sind es vom Wohnhaus dahin. Ein Wärterhäuschen steht dort. Ohne Wärter. Eine Fahnenstange ohne Fahne. 98 schwarze Gitterstäbe rings um die Grabplatte, die keine Inschrift hat. 20 Jahre lag Napoleon hier begraben. Dann ließ Frankreich seine sterblichen Überreste nach Paris überführen, in den Dom des Invalides. Um die vormalige Grabstätte kümmert sich niemand mehr. Von 12 Zypressen, die dort gepflanzt waren, zum Andenken an die 12 bedeutendsten militärischen Siege des Feldherrn, steht noch eine. Und wie sie aussieht, wird auch die nicht mehr lange überleben. Oft hat sich Frankreichs entthronter Kaiser nach einem Anwesen erkundigt, das er nie zu sehen bekam. Er wollte es vergleichen mit seiner eigenen Unterbringung, nämlich Plantation House, der Wohnsitz des britischen Gouverneurs auf der anderen Seite der Insel. Dessen Residenz ist 10-mal größer als Napoleons Haus, ein hochherrschaftliches Anwesen im georgianischen Stil, erbaut 1792, fein abgelegen inmitten hoher Wälder und weitläufiger Wiesen. Im Gras vor dem Haus mampft Jonathan vor sich hin, das älteste Lebewesen auf St. Helena, eine 200 Kilo schwere Riesenschildkröte, 170 Jahre alt. Im Haus antikes Mobiliar, Kristallleuchter, silberne Bestecke, ein dekorativer Kamin, eine ehrwürdige Bibliothek mit zahllosen Lederbänden. Aber benutzt sieht sie nicht aus. Plantation House gehört der britischen Krone. Um mich darin umsehen zu dürfen, hat die Gattin des Gouverneurs ungerührt 3 Pfund Eintritt, heute 5 Euro, von mir verlangt. 6 Bedienstete besorgen den Haushalt des Gouverneurs, der in der Öffentlichkeit stets als His Excellency tituliert wird, seine Exzellenz. In der Hierarchie des britischen Foreign Office rangiert der Gouverneur eines Überseeterritoriums ziemlich weit oben. Ganz gleich, für wie viele Menschen er zuständig ist. Auf St. Helena sind es 5000. This is BBC World. Welcome to BBC World News. I'm Michelle Hussein. The United States has issued a stark warning to any countries that might. Bis vor kurzem gab es kein Fernsehen auf der Insel, nur Videokassetten. Nun hat die britische Cable and Wireless eine moderne Satellitenstation in Betrieb genommen. Und damit hat die Neuzeit auch St. Helena erreicht. 3 Fernsehprogramme der britischen BBC können empfangen werden. Zum doppelten Preis wie die Rundfunk- und Fernsehgebühr bei uns. Und fast jeder Haushalt hat jetzt Fernsehen. Und auch internationales Telefon und Fax und Internet haben mit der Relaisstation Einzug gehalten. Vorher gab es nur ein paar Münztelefonzellen und das Postamt, von wo man mittels Operator nach Übersee verbunden werden konnte. Mittlerweile ist im Internet jeder Grashalm der Insel beschrieben, um Touristen und Geschäftsleute anzulocken. Selbst als internationales Konferenzzentrum empfiehlt sich die Insel im Internet. Dabei gibt es auf St. Helena nicht mehr als 30 Hotelbetten. Keinerlei öffentliche Verkehrsmittel, nur Taxis. Und keine Bank. Wenn 4-mal im Jahr die Queen Elizabeth II vor Anker geht, bringt sie mit ihren Barkassen morgens um 10.500 Passagiere an Land. Holt sie spät nachmittags zurück, lässt ihr Signalhorn tuten und dampft wieder ab. Ausländer, die mit Privatjachten St. Helena ansteuern und Touristen, die auf der RMS kommen, ergeben gerade 500 Übernachtungen pro Jahr. Jetzt soll ein Flugplatz für Aufschwung sorgen. Das einzig mögliche Gebiet für eine Landebahn liegt im Südosten der Insel und ist eine Mondkraterlandschaft. Um in den Felsen und Canyons dort nur ein paar Kilometer umherzukommen, brauchte ich mit einem robusten Geländefahrzeug mit Vierradantrieb einen ganzen Tag. Doch einen Flugplatz dort zu bauen ist machbar, sagen die Projektstudien eines internationalen Konsortiums. 4 Jahre würde es dauern. Käme es dazu, würde das Versorgungsschiff, die RMS, außer Dienst gestellt. Darüber soll die Inselbevölkerung in einem Referendum entscheiden. Aber die Hellenianer, wie es aussieht, wollen gar nicht wählen zwischen Schiff und Flugplatz. Sie wollen beides. Das ist London viel zu teuer. Zum Unterhalt des Versorgungsschiffes und der Insel steuert Großbritannien schon jetzt umgerechnet 18 Millionen Euro bei, das heißt 10 Euro am Tag für jeden Einwohner. Mit dem Flugplatz würde sich das vervierfachen. Ende 1999 hatte die RMS einen Maschinenschaden und fiel 3 Monate aus. Auf St. Helena, erzählt man mir, kam es daraufhin zu Panikkäufen. Binnen einer Woche gab es nirgendwo mehr Speiseöl, Butter, Margarine. Im Queen Mary Store kann man sehen, was über tausende Seemeilen so alles nach St. Helena transportiert wird. Dachpappe neben Fahrrädern, Autoreifen neben Topfpflanzen, Geschirr neben Teddybären, Toilettenschüsseln neben Katzen- und Hundefutter. Und riesige Paletten mit Softdrinks, jede Menge. Die Kartoffeln aus Südafrika haben wenig Geschmack, sind aber viel billiger als die Einheimischen. Die Wurst kommt aus England und sieht auch genauso vertrauenerweckend aus wie dort. Die Käsesorten lassen sich an einer Hand abzählen. Dafür gibt es englischen Senf und Bohnen in Tomatensoße gleich regalweise. Bezahlt wird mit der gleichen Währung 1:1 wie in Großbritannien. Nur steht St. Helena auf den Scheinen und Münzen. Wer sie aus Versehen mitnimmt, kriegt sie nirgends auf der Welt wieder los. Zwischen Kühlschränken und Fernsehapparaten entdecke ich 2 Singer-Nähmaschinen. Secondhand aus Südafrika, Baujahr 1960. Sie sind in ausgezeichnetem Zustand und für 160 Euro im Sonderangebot. Ein paar Schritte weiter, Stacheldraht. 800 Meter Rollen zu 100 Euro. Wenn die RMS anlegt, quellen anderntags die Obststände über und die Kühlvitrinen sind mit Joghurt und Milch gefüllt. Aus Südafrika. Bis vor 20 Jahren konnte sich die Insel mit Obst und Gemüse selber versorgen, erzählt der pensionierte Lehrer Basil George. Aber bei Löhnen wie in Großbritannien geht das nicht mehr. Selbst die Milch, wenn einer unserer Bauern seine Milch auf der Insel vertreiben wollte, kostete ihn das an Löhnen und Transport 20% mehr, als er mit dem Verkauf erzielen kann. Oder nehmen Sie einen Besenstiel. Den können Sie für 69 Pence im Laden kaufen. Aber wir können ihn nicht herstellen für diesen Preis. 69 Pence sind etwas mehr als 1 Euro. Nur Whisky und Bier sind immer genug da, sagt Basil George, für die Matrosen der britischen Kriegsschiffe, die auf dem Weg zu oder von den Falklandinseln regelmäßig ihr Stopp machen. Hinter der Kassiererin im Queen Mary Store hängen Steckbriefe von einer Frau und einem Mann. Das ist hier so üblich, erklärt die Kassiererin. An die Frau und den Mann, die hier abgebildet sind, darf kein Alkohol verkauft werden. Aus St. Helena stammt eine der besten und teuersten Kaffeesorten der Welt. Doch die Ernte ist mit 4000 Kilo pro Jahr marginal. Nicht anders ist es mit der einheimischen Fischerei. Was im einzigartig sauberen Meer um St. Helena gefangen wird, erhält internationale Gütesiegel. Darunter eine Rarität und Delikatesse wie der Wahoo, der nur nahe dem Äquator vorkommt. Bis zu 2 Meter lang und mehr als 50 Kilo schwer kann der Barracuda werden. Und schnell wie ein Torpedo. 110 Stundenkilometer. Der schnellste Fisch aller Ozeane. Doch die Kapazitäten der Insel sind viel zu gering. Große Trawler aus Südafrika, Portugal und Spanien, aus Korea und Japan, die in den Gewässern um St. Helena zugange sind, wobei nur die Japaner sich an die Regeln halten und Lizenzen bezahlen, Diese Ausländer besorgen die Fischerei in ganz anderem Maßstab. Die einzig nennenswerte Industrie, die St. Helena mehr als ein halbes Jahrhundert über Wasser hielt, war der Anbau von Schilfflachs, aus dem Seile gemacht wurden. Mit dem Aufkommen von Synthetik in den 60er Jahren war es mit dieser Erwerbsquelle auf St. Helena abrupt vorbei. Und der Flachs, der nicht mehr gebraucht wird, wuchert an tausenden Hängen so gewaltig hoch, dass er dereinst wohl das ganze Eiland unter sich begraben wird. Ein Nachtwächter passt im Hafen auf, wenn dort Fracht lagert. Auf die Frage, ob jemals etwas vorgefallen sei, antwortet er ohne Zögern: No, Sir, in 30 Jahren nicht. Mervyn Watson aus Kanada, der mit seiner Frau für 2 Wochen auf die Insel kam, um etwas über einen Vorfahren herauszukriegen, der früher hier stationiert war, erzählt von seiner Enttäuschung, dass er auf St. Helena keines der Weingüter gefunden habe, die seitenweise im Internet beschrieben sind. Bis ihm dämmerte, dass es um St. Helena ging im kalifornischen Napa Valley. Es gibt einen Golfplatz auf der Insel, aber keine chemische Reinigung. Besucher aus Übersee mit eigener Ausrüstung zahlen 8 Euro für eine Platzrunde. Steht am Clubhaus. Aber es ist noch nie einer gekommen, höre ich, der auf dem Schiff seine Golfausrüstung dabei gehabt hätte. Und die chemische Reinigung? Man gibt die Sachen auf das Schiff, wann immer es vor Anker liegt. Das Schiff hat eine. Vor der anglikanischen Kirche im oberen Teil der Market Street liegt ein rostiger Metalldeckel mit einer Kreideaufschrift: Parkplatz freihalten für den Bischof. Im Seitenteil der benachbarten katholischen Kirche sind Grabsteine mit Inschriften gestapelt, die mit der RMS aus Südafrika kamen. Die Verstorbenen, für die sie gedacht sind, sind längst unter der Erde. Aber die Grabsteine kann man auf St. Helena nicht herstellen. Politische Parteien und Gewerkschaften gibt es auf St. Helena nicht. Die 15 Abgeordneten des Parlaments treten als Unabhängige an. Die Minister und den Gouverneur ernennt die britische Königin. In die Alltagsgeschäfte mischt sich London nicht ein. Das wäre auch nicht gut. Nicht nur wegen der Entfernung um den halben Erdball. Denn 70% aller Arbeitsplätze, 70%, stellt die Inselregierung, deren Beschäftigte sich fröhlich selbst verwalten. Ganz Helena kam mir zuweilen vor wie eine riesige Puppenstube. Aber in den Departments, den Ministerien, die manchmal nur 10 Schritte auseinander liegen und aus 3 Zimmern bestehen, geht es zu wie im richtigen Leben. Da werden Besprechungen protokolliert und Protokolle besprochen, Pläne und Statistiken hin und her gereicht, Briefe geschrieben und Telefonate geführt, dass es eine wahre Freude ist. Vom Polizeichef Derek Thomas wollte ich erfahren, wie viele Fahrzeuge es auf der Insel gibt. Er hat mir 8 Computerseiten mit Zahlenkolonnen in die Hand gedrückt. Ich konnte es gar nicht fassen, wie und was da alles aufgeschlüsselt war, zu dieser einen Information, um die es mir ging. Eher zugeknüpft war Derek Thomas, ein alerter, in Großbritannien ausgebildeter Polizeioffizier, der 33 Beamte unter sich hat. Eher zugeknüpft war er mit einer anderen Information, nämlich wie es geschehen konnte, dass ihnen ein Gefangener abhanden kam. Willem Merck, ein Holländer, war mit seinem Trawler Brunette nach St. Helena gekommen. Nach einem Tipp der Behörden in Südafrika hatte man eine große Menge Rauschgift auf dem Schiff gefunden. Merck bekam 10 Jahre Gefängnis, von denen er 6 Jahre abgesessen hatte. Als eines Tages ein Deutscher mit seiner Yacht nach St. Helena kam und den Holländer im Gefängnis besuchte. Worüber sie sprachen, verstand niemand, weil es Deutsch oder Holländisch war. Englisch war es jedenfalls nicht. Der Deutsche blieb mehrere Tage. Dann, eines Morgens, war die Zelle des Holländers leer, mit einem Nachschlüssel geöffnet. Und der Deutsche und die Yacht und der Holländer waren weg. Man hat nie wieder von ihnen gehört. In der Prince Andrew High School findet eine Feier statt zum Schulabschluss. Die Die Schulleiterin Susan O'Bay hatte den Kindern freigestellt, was sie singen wollen. Das Lied, das sie am meisten mögen, ist ein Weihnachtslied. Von 900 Schulkindern auf der Insel gehen 350 auf die Andrew High, wo sie die mittlere Reife machen oder Abitur. 60 haben diesmal ihr Abschlusszeugnis erhalten. Ihre Zukunftsaussichten sind nicht rosig. Nur 3 oder 4 können auf ein Studium in England hoffen. Mehr Geld für Stipendien hat die Regierung nicht. Die meisten, sagt die Schulleiterin, bewerben sich um einen Job auf der RMS. Aber das Schiff kann auch nicht alle nehmen. Die Geburtenrate auf der Insel ist in 10 Jahren um die Hälfte zurückgegangen. Nicht weniger als 40% der erwerbsfähigen Bevölkerung, 1400 Personen, haben die Insel verlassen, arbeiten auf den Militärbasen, auf Ascension Island, den Falklandinseln oder in Großbritannien. Ein- oder zweimal im Jahr kehren sie zu ihren Familien nach St. Helena heim. Zur Prince Andrew High pendeln Schulbusse. Sie ist auf ein Plateau im Inselinnern gebaut, der einzigen Ebene, wo auch Platz war für ein großes Sportgelände, Fußball, Cricket, Leichtathletik. Außer Sport ist für junge Leute nicht viel los im Inselinnern. Eigentlich gar nichts. In Jamestown gibt es immerhin Dunny's Place, die einzige Disco. Sie liegt in der Hafenmole. Diese Hafenmole ist außer der kurzen Main Street auch der einzige Ort zum Flanieren. Da stachsen denn einige der jungen Mädchen stolz auf hohen Plateausohlen einher. In der Schule dürfen sie die nicht tragen. Radio St. Helena, Local News Time. And here's the local news read by Kerry Peters. First, the RMS St. Helena arrived an hour earlier than scheduled this afternoon at 10 to 3. Dies dürfte die kleinste Radiostation der Welt sein, Radio St. Helena. Mehrmals täglich informiert der Sender über lokale Ereignisse. Carrie Peters, die Nachrichtenredakteurin, verließ die neuesten Meldungen. Dass die RMS angekommen ist, ist natürlich die Hauptmeldung. Wie viel Fracht sie hat, wann verladen wird, wann Passagiere einchecken können nach Ascension Island. Später folgen Bekanntmachungen der Regierung, eine Stromabschaltung, Straßenarbeiten, geänderte Öffnungszeiten der Bibliothek, Stellenausschreibungen, auch Suchdurchsagen über entlaufene Tiere, verlorene oder gefundene Gegenstände und Veranstaltungshinweise sendet Radio St. Helena. Am Ende jeder Nachrichten Werbung, welche Sonderangebote erhältlich sind. And finally, Hazel Stevens will be at the market tomorrow with CDs, underwear and items suitable for gifts. And that ends the announcements and advertisements. Radio St. Helena. Ungewöhnlich ist die nachfolgende Sendung. Ungewöhnlich durch den Mann, der sie präsentiert. A very good evening to you all. It's a variety time with me, Derek Duplass, filling in for. Dieser Mann ist kein berufsmäßiger Moderator. Er macht das als Hobby, einmal die Woche. Jeder auf der Insel kennt ihn. Nicht vom Radio, sondern als Arzt. Denn das ist sein Beruf. Over to the BBC World Service at 10 o'clock. Up next, Ebba. And yes, it's all right to like Ebba again. One of us. Es gibt ein kleines Hospital auf St. Helena mit 40 Betten. Und das leitet Derek Topless, wenn seine Sendung zu Ende ist, um 22 Uhr. Macht er die Nacht über Bereitschaftsdienst. Einen niedergelassenen Arzt gibt es auf der Insel nicht, nur das Hospital. Die beiden Allgemeinmediziner, einer von ihnen Dr. Topless, und die 2 Chirurgen der Klinik müssen alles machen, ambulante Sprechstunde und Hausbesuche eingeschlossen. Well, we have no option of acute referral. The soonest we can get any patient off this island is 5 days. Wenn ein Krankheitsfall unsere Möglichkeiten übersteigt, müssten wir das Glück haben, dass gerade das Schiff da ist, nach Ascension Island. Und dass von dort gleich ein Militärflugzeug nach England geht. Im besten Fall sind das 4 Tage bis zu einer Behandlung in Großbritannien. Oder 5 in Südafrika. Und das ist in Akutfällen eine ewig lange Zeit. The biggest worry I had was when a newborn child required surgery. The operation was not a particularly. Wenn ich zurückdenke, ich glaube, die größte Angst hatte ich, als ein neugeborenes Kind operiert werden musste. Eine ganze Lebenszeit liegt da in deiner Hand. Dieses kleine Menschlein musste die Narkose überstehen und dann die ersten nachoperativen Tage durchgebracht werden. Few days post-operatively, and I think the whole decision leading up to the unequivocal need for surgery. Das war eine sehr angstvolle Zeit, die sich mir tief eingeprägt hat. Erst die Entscheidung zur Operation und dann die Tage danach. Wenn man dann noch eine gesunde Portion Selbstzweifel hat, was man sich zutrauen soll, können einem solche Situationen sehr, sehr nahe gehen. Und andererseits macht das die Arbeit sehr erfüllend. Have to intervene and have perhaps more than a little self-doubt about your capabilities. But it is also what makes. Das Kind, nicht zu vergessen, hat sich gut gemacht. Es kommt bald in die Schule. Für einen Arzt ist das hier auf der Insel eine große Herausforderung. Nicht nur, dass die Patienten nirgendwo anders hin können. Es ist ja auch so, dass sie durch unseren Rat, unsere Tätigkeit verunsichert oder abgeschreckt werden können. Das hat man bei jeder Konsultation im Kopf. Und das, glaube ich, hat bessere Ärzte aus uns allen gemacht. And this is very much in one's mind in every consultation setting. And I think has made better doctors of us all. Ein Augenarzt und ein Zahnarzt reisen für 3 Wochen im Jahr aus England an und kommen ein Jahr später erst wieder. Genauso übrigens ein höherer Richter, der einmal im Jahr für Berufungsverfahren aus Großbritannien kommt. Dr. Topless ist Südafrikaner. Seine 2 erwachsenen Kinder studieren in Südafrika. Seine Frau ist mit ihm nach St. Helena gekommen. Eine Annonce war es, die sie auf die Idee gebracht hat. Ob er den Schritt mal bereut hat und lieber wieder eine Praxis hätte daheim, habe ich Dr. Topless gefragt. Und was den größten Unterschied ausmacht zu seinen Erfahrungen in Südafrika. I can imagine it all too well, because I have been in a private practice in South Africa, so I know what that means now, and it's very much about. Ich war ja niedergelassener Arzt in Südafrika. Deshalb weiß ich, was das heißt. Dort ist Medizin ein Geschäft und hat mit dem eigentlichen Arztsein viel weniger zu tun als hier. Two main categories would have to be. Was auf St. Helena sofort ins Auge fällt, ist die Tatsache, dass es praktisch keine Gewaltdelikte gibt. In unser Hospital wurden in den letzten 3 Jahren, die ich hier bin, vielleicht 3 oder 4 Menschen eingeliefert mit Verletzungen, die von Gewalt herrühren. Das ist doch ein Riesenunterschied zu vielen westlichen Ländern und Südafrika ganz besonders. Und das Zweite ist, dass wir uns mit dem HIV-Virus nicht herumschlagen müssen. Der hat die Insel, soweit wir wissen, zum Glück noch nicht erreicht. Ganz anders als in Südafrika, wo das wohl das größte ärztliche Problem ist. Dominates medical practice. Those are 2 huge differences. Jeder Drink in der Bar des Consulate Hotel wird sofort bezahlt. Es gibt 4 Pubs in Jamestown und 40 weitere Anlaufstellen auf der Insel, wo zwar nicht Gäste bewirtet werden, die aber eine Liquor License haben, das heißt Alkohol über die Straße verkaufen dürfen. Wer drinnen keinen Platz findet, sitzt draußen auf der Veranda des Consulate, die Füße auf dem Geländer wie im Wilden Westen. Auch auf den Stufen des gegenüberliegenden Postamts sitzen Leute mit einer Dose Bier in der Hand. Mancher Gast nimmt einen Drink im Consulate, den nächsten im Standard, 200 Schritte weiter, und einen dritten im White Horse gleich nebenan. Und beginnt die Lokalrunde wieder von vorn. Im White Horse hängt ein Schild Ice Cubes 20 Pence per Drink. Die Eiswürfel im Whisky oder Cola Rumgemix kosten 30 Cent extra. In der Bar des Consulate war Peter Cowan Stammgast. Cowan ist Südafrikaner. Sein halbes Leben hat er als Pfarrer der Matthews Church auf der Insel verbracht, bevor er in den Ruhestand zurück nach Südafrika ging. Das Weltbild der Inselbewohner hat Peter Cowan mal in einer Zeichnung skizziert, auf der St. Helena sowie Ascension und die Falklandinseln, wiewohl auch über tausende Seemeilen verstreut, den Mittelpunkt der Welt darstellen. Tief unten im Süden liegt auf der Zeichnung ein großes Zentrum, das Kapstadt heißt. Über Kapstadt befindet sich ein schmaler, nahezu unbekannter Landstreifen namens Afrika. In der entgegengesetzten Richtung, im Norden, liegt der Buckingham Palace, wo die Königin wohnt. In einer Stadt, die London heißt. Nahebei erstreckt sich ein größeres Land mit dem Namen Europa. Auf der anderen Seite des Meeres gibt es Florida und einen Ort Miami. Gleich darunter liegt Brasilien. Asien und der Rest der Welt existieren gar nicht, hatte Cowan den Eindruck. Ein Häuflein britisch orientierter Menschen auf einem entlegenen Außenposten, meinte Cowan über die Leute von St. Helena. Wenn London nicht mehr zahlt, verschwinden alle. Und der Letzte, der die Insel verlässt, macht das Licht aus. Außer den Mahlzeiten gibt es kaum Abwechslung an Bord der RMS. Die Passagen auf dem Schiff sind immens teuer. Bei den opulenten Dinners und Lunches und zwischendurch Buffets auf der tagelangen Seereise können sich die Passagiere dann aber schadlos halten. 18 Offiziere, alle aus Großbritannien, und 38 Mannschaftsdienstgrade, alle aus St. Helena, bilden die Besatzung. Auf der Brücke, an Deck und im Dining Room erscheinen die Offiziere stets in frisch gebügelten weißen Uniformen. Die Matrosen und Maschinisten, die in einer Parallelwelt leben, im Bauch des Schiffes, sieht man fast nie. Mannschaften und Offiziere werden nach britischem Muster bezahlt, das heißt, sie verdienen viel. Der Chefingenieur zum Beispiel bekommt 72.000 Euro im Jahr. Für je 2 Tage an Bord wird der Mannschaft 1 Tag Urlaub gutgeschrieben. Die Verträge der Offiziere lauten 6 Monate im Jahr auf See, 6 Monate daheim. 2 südafrikanische Geschäftsleute, die auf der RMS mitfuhren, waren ganz entgeistert, dass ihr Handy auf hoher See nicht ging. Und natürlich gibt es auch kein Fernsehen. Auf der Brücke lag eine Ausgabe des britischen Daily Telegraph. Die war 3 Wochen alt. Manchmal ist es, als wären wir aus der Welt, sagt Geoff Shellcross, der Zahlmeister. The thing is, life on the high seas, over a long voyage in the middle of nowhere, and some long hauls at sea, 6 days at sea, 5 days at sea. As far as world news goes, wissen Sie, 5-6 Tage allein auf hoher See, das ist wie eine Reise in der Mitte von nirgendwo. Für Nachrichten sind wir auf den guten alten BBC World Service angewiesen. Wir haben alle unsere kleinen Radios dabei. Der Empfang ist nicht besonders, wenn wir in der Mitte zwischen Südamerika und Afrika sind. Nur am frühen Morgen kommen die Ätherwellen kristallklar rein und da hört jeder von uns die Nachrichten. Für den Rest des Tages sind wir vom Weltgeschehen mehr oder weniger abgeschnitten und meist gar nicht unglücklich darüber. Most of the time you're glad you're away from it, but sometimes things make your hair stand on end. I never forget a few years ago. Aber manchmal gibt es Dinge, da sträuben sich einem die Haare. Als damals das Unglück in Tschernobyl passierte, das werde ich nie vergessen, da waren wir im Südatlantik und fuhren Richtung Norden. Und die ersten Nachrichten waren entsetzlich, dass das Ding in die Luft geflogen ist und verstrahlte Wolken über Europa wehen. Und wir wussten nicht, in was wir da hineinfuhren, wie weit das nach Süden kam. Wir hatten ja kaum Informationen. So schlimm, wie wir anfangs dachten, war es zum Glück dann ja nicht. Aber erstmal war das ein verdammt blödes Gefühl. Straßenschlachten wegen der desolaten Wirtschaftslage in Argentinien und Unruhen in Südafrika, dessen Währung anscheinend ins Bodenlose fiel. Darüber hatte am Morgen die BBC berichtet. Abends hörte ich den Dialog einer älteren Südafrikanerin mit dem Barkeeper. Was Neues aus Argentinien? Fragte sie. Viele Tote, antwortete er. Südafrika? Noch keine Toten. International Call-Up Frequency Channel 16, VHF. He should have his VHF on that frequency. What's he doing? He's altering course. Do I see an alter course going on here? Yes. He has? Andern Tags kommt ein kleines Schiff in Sicht, eine Segeljacht. Überraschung auf der Brücke. Kapitän Roberts funkt den anderen an, fragt, ob er uns empfängt. Der bestätigt. Calling the vessel, final my starboard bow, this is RMS St. Helena, RMS St. Helena. Calling the vessel, final my starboard bow, do you receive, please, over? St. Helena, this is Yacht Seraphim, I copy. Hi, Yacht Seraphim, good day to you, sir, good day to you, this is St. Helena. Just to let you know, we're fully aware of what you're doing and where you're going. We're just coming in towards you so that the passengers can have a look at you. And because you're the first vessel that we've seen... Robert sagt dem anderen Skipper, dass ihm mit der RMS etwas näher kommen wird, den Passagieren einen Blick auf dessen Schiff zu ermöglichen, weil es das erste ist, das uns zwischen Helena und Kapstadt begegnet. And leave you at a range of about 4 cables. Is that okay for you? That's okay. You're the first ship we see from Cape Town. Einverstanden, kommt es von der Sheraton, so der Name des anderen Schiffes. Und ihr seid die Ersten, denen wir begegnen. Seine Yacht, sagt der andere Skipper, ist nagelneu. Crew und Passagiere sind damit zum ersten Mal auf hoher See, ihre Jungfernfahrt. We've built by ourselves. It's our first voyage. Everybody on crew. It's the first voyage for everybody. And we're having lots of fun with two little dogs aboard. Roger, fine. Very nice indeed. Thanks very much for telling us that. Come to 075 now. Cheers. Höflich, aber knapp ist der Informationsaustausch, wie im Funkverkehr üblich. Thank you very much. Cheers. Hello. Nach dem Gruß mit dem Schiffshorn meldet sich Kapitän Roberts nochmal, wünscht dem anderen guten Wind und gute Reise. Der dankt, wünscht einen guten Tag und verabschiedet sich. Captain. Sorry, David. Nicht lange, dann haben wir die anderen aus den Augen verloren. In der unendlichen Weite des Ozeans. St. Helena, Zentrum der Weltabgeschiedenheit. Hörbild von Friedrich Schütze-Quest. Es sprachen Peter Fricke und Bodo Primus. Ton und Technik Annette Mattheis, Ingo Siegrist und Ulrich Speicher. Regie Florian Lindemann. Sie hörten eine Produktion des Saarländischen Rundfunks gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk, dem Mitteldeutschen Rundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2002.